War das viel? War das wenig? Nach den meisten Europagipfeln kann man diese Frage stellen, so auch nach diesem. Er war, wie europäische Gipfel sind, viel Arbeit, großer Auflauf, glanzlose Normalität. Selbst Stacheldraht und Polizeisperren, die demonstrierende Bauern von den Regierungschefs fernhalten sollten, wirkten unmartialisch, normal. In Europa herrscht Freiheit. Seine Gipfel taugen selten als Thriller. Um mitzureißen, sind sie zu technisch, zu kompliziert. Freiheit kann langweilig sein. Dabei standen auch diesmal Großthemen auf der Tagesordnung: Klimawandel, Finanzmarktaufsicht, Lissabon-Vertrag. Immerhin für den Vertrag, dieses Meisterwerk europäischer Bürokratensprache, steht es nun gut. Die institutionellen Reformen gehen auf die Zielgerade. Die Sondergarantien für Irland sind zu Papier gebracht. Sie passen auf einen Bierdeckel und erleichtern das Werben um das Ja beim Referendum im Oktober erheblich. Abgesehen davon, dass die irischen Gegner des Lissabon-Vertrags bei der Europawahl grandios gescheitert sind. Und abgesehen davon, dass das europäische Wir-Gefühl mit der Wirtschaftskrise in Irland deutlich gewachsen ist. Irland dürfte Europa also nicht noch einmal in die Krise schicken. Der Brüsseler Gipfel hat die Voraussetzungen dafür geschaffen. Das Happy End ist das allerdings noch nicht. Wie fragil die Lage in Großbritannien ist, hat das Ringen von Gordon Brown gezeigt, als es um die Zusagen für Irland ging. Ein falsches Wort und der Lissabon-Vertrag wird auch in Großbritannien wieder zum Abschuss freigegeben. Deshalb heißt es Daumen drücken, damit die Geschichte zu einem guten Ende kommt. Bleibt die britische Opposition ruhig, hält sich Gordon Brown auf seinem angesägten Stuhl und sagen die Iren beim Referendum im Herbst ja, dann könnte selbst der unberechenbare tschechische Staatspräsident nicht umhin, seine Feder zur Unterschrift zu zücken. Vom polnischen Präsidenten ganz abgesehen. Die Europäische Union wäre dann einen Teil ihrer institutionellen Sorgen los. Der unhandliche Vertrag von Nizza wäre Geschichte. Die Spielregeln für den politischen Betrieb wären fortan zeitgemäßer, passgenauer für die große und womöglich weiter wachsende Europäische Union. Im Wartezimmer sitzt bereits Kroatien. Dort im Wartezimmer sitzt jetzt auch José Manuel Barroso, der auf eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsident hofft. Bei dieser Personalie hat der Europäische Rat keine gute Figur gemacht. Die Staats- und Regierungschefs haben ihren Favoriten für eine der Schlüsselpositionen im europäischen Gefüge zu einem Zeitpunkt benannt, der auf Überheblichkeit schließen lässt. So kurz nach den Wahlen sind die Mehrheiten im Europaparlament noch unsortiert. Dessen ungeachtet drückten Merkel und Co. aufs Gaspedal, gaben sogar vor, aus den Fraktionen des Parlaments gedrängt worden zu sein. Aber die Erwartung, dass die Parlamentarier schon im Juli entscheiden, musste als unziemlicher Druckversuch, musste als Missachtung des parlamentarischen Ablaufs interpretiert werden. Da wirkte es bestenfalls wie eine Redensart, als die Staats- und Regierungschefs gestern beteuerten, das Parlament werde respektiert und einbezogen. In jedem Fall sind es am Ende die Straßburger Abgeordneten, die über die Kommission abstimmen, auch über deren Präsidenten. Ohne Parlamentsmehrheit für den Kandidaten Barroso wird es nicht gehen. Dass auch das Parlament konfus wirkt, steht auf einem anderen Blatt. Die Konservativen waren sich ihrer Sache offenbar zu sicher und werden jetzt vom Nein der Sozialisten kalt erwischt. Die wiederum gerieren sich nach ihrer Wahlniederlage vom 7. Juni lauter, als es ihrer tatsächlichen Kraft entspricht. So wird das europäische Schachern um Namen und Posten jetzt erst richtig in Gang kommen. Auch das wird kein Thriller werden, eher eine Seifenoper, wie man sie von Brüssel kennt, selten mitreißend, häufig undurchsichtig, doch meistens verbunden mit einem kleinen Fortschritt. Viel oder wenig, so ist Europa.